Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, wo es ja darum ging, dass man Fragen hatte über den Weg des Glaubens. Wie kann man Gott gefallen? Was muss man tun, damit Gott mit uns zufrieden ist? Und die Fragen konnten in Antiochia nicht so geklärt werden. Somit wurde eine Abordnung nach Jerusalem gesandt, wo der oberste Apostel Petrus nämlich auch anwesend war, die anderen Apostel und die Ältesten. Und dort wurden die Fragen ausgebreitet. Wie sollen wir mit diesen Fragen umgehen? Sollen sich die gläubig gewordenen Heiden auch beschneiden lassen? Müssen sie den Juden, Christen gleich werden, was das Gesetz betrifft? Oder wie handhaben wir das? Wir haben ja gelesen, dass Petrus auch genau zugehört hat und hat dann, als er aufstand, gesagt, dass die Brüder nicht so urteilen sollen, dass die Heiden ihnen gleichgestellt werden sollen, sondern das Gesetz, was die Juden selber nicht erfüllen konnten, soll man nicht auf die anderen legen. Sondern der Glaube an Jesus Christus macht selig. Und so lesen wir weiter in Vers 13, nachdem sie alle zugehört haben und haben gehört, was Gott durch Paulus und Barnabas unter den Heiden gewirkt hat und sie alle stille wurden, da stand Jakobus auf. Als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht in Amos 9, Vers 11 und 12. Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der das tut, was von alters her bekannt ist. Darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache. Ein wichtiges Wort, was hier gerade gesagt worden ist, geschrieben ist, Unruhe, ist ja das, was nicht Einheit fördert, sondern aus der Einheit in Christo herausbringt. Alle Fragen, die nicht geklärt werden können unter den Gläubigen, aber geklärt werden wollen und Einzelne meinen, sie für sich geklärt zu haben und somit mit den anderen zu reden, dass sie diese Meinung annehmen, schaffen Unruhe. Ruhe gibt es nur in Jesus, das gemeinsame Zeugnis, die Gnade Gottes in Christus hat mich gerecht gemacht. Gott hat einen Plan, der alle und alles umfasst. Wir sind immer nur ein Teilstück in diesem großen Plan, verstehen oft diesen Plan gar nicht und interpretieren unsere Meinung in Gottes Plan hinein, aber sie geht oft fehl. Und das haben wir hier gemerkt bei diesem Apostelkonzil, dass die Meinungen überhaupt gar nicht relevant waren, die da aufbrachen, sondern die Gnade Gottes in Christus war das bindende Glied zwischen Juden und Heiden, zwischen allen, die Gott vertrauten. Die Frage also der Judenchristen nach der Beschneidung der Heidenchristen brachte die Gemeinde zurück zu der Erkenntnis über den Plan Gottes mit der ganzen Menschheit. Auch Petrus sagt ja, offenbar hat Gott ja mit den Heiden auch einen Plan. Und wir wollen diesen Plan nicht durchkreuzen mit unserer Meinung. Und dann zitierte Jakobus auch etwas und sagte, die Heiden sind auch zum ersten Mal gerufen worden. War ja vorher nie der Fall. Vorher wurde nur durch Abraham das Volk Israel gegründet und das wurde von Gottes wegen gebraucht als Diener in dieser Welt. um seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, darzustellen und zu verkünden. Die Heiden, die waren überhaupt kein Thema. Ab und zu wurde mal einer zum Judentum hinübergezogen. Ein Proselyt wurde dort gemacht. Aber meistens wurde er von den Pharisäern in eine bestimmte Schablone gedrängt und kam gar nicht zur rechten Freude. Die Heiden waren eigentlich am Rande. Und so heißt es auch im Propheten, Gott hatte die Heiden geachtet nur wie einen kleinen Tropfen am Eimer. Also gar nicht so sehr stark. Jetzt heißt es, zum ersten Mal hat sich Gott auch über die Heiden erbarmt. Durch die Gnade in Christus. Und das ist ein Plan, den wir überhaupt gar nicht gesehen haben und wissen eigentlich auch nicht, wie wir jetzt damit umgehen. Aber diese Frage führte nun dazu, dass man mehr in der Bibel las. Jakobus zitierte ja den Propheten Amos. Aha, da müssen wir auch mal nachlesen. Wir müssen mal die ganze Bibel lesen und nicht nur immer so einzelne Teile und die für uns dann werten und einsetzen. Das kam mir plötzlich zum Tragen. Mal wieder in die Prophetenbücher hineinzuschauen, was hat Gott eigentlich gesagt? Das stimmt ja, da steht ja was von den Heiden. Und wir haben so getan, als ob es das gar nicht gibt. Wir haben nur an unsere Meinung gedacht, nicht? Das prallte alles in Jerusalem so aufeinander. Fragen über das Wort Gottes bringen die Gläubigen immer zum erneuten Forschen in der Schrift. Der Blick wird dann, wenn man forscht in der Schrift, von dem persönlichen Glaubensleben weggelenkt zu den Verheißungen Gottes. Dann wird man plötzlich nicht mehr die wichtige Person sein, sondern dann wird der Plan Gottes wichtig, unter dem noch viele andere Platz haben, nicht nur ich. Es soll also erneut gesehen werden, dass es nicht um unsere kleine Erkenntnis für uns geht und nicht nur um unser persönliches Leben, sondern dass wir nur ein Teilchen an dem großen Werk der Erlösung für alle Menschen sind. Das soll immer wieder wichtig werden. Und je mehr das die Gemeinde damals und auch heute sieht, desto vereinter wird sie in Jesus Christus. Aber wenn sie das nicht mehr sieht und sich selbst in den Mittelpunkt stellt, kommt diese Einheit untereinander wenig zustande, manchmal gar nicht zustande oder sie bröckelt ab. Es geht also um das große Werk Gottes der Erlösung für alle Menschen. Gott hat seinen Plan und sein Ziel. Sein Plan, der über unser Leben hinausgeht und sein Ziel, dass alle Menschen beruft, ihm zu glauben und in seine Herrlichkeit einzumünden. Das Ziel bedeutet, seine Ehre zu suchen. Die ganze Schöpfung, das, was er geschaffen hat, darum kümmert sich der lebendige Gott. Um die ganze Schöpfung und somit um alle Menschen, nicht nur um eine kleine Gruppe. Es soll alles erfüllt werden, seine ganze Schöpfung, mit seiner Liebe zum ewigen Leben vor seinem Angesicht. Erst das Stillwerden und das erneute Erkennen, dass der Herr Gott ist und schaffen kann, was er will, brachte damals diese gläubige Versammlung auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, sie hatten ja erst miteinander gestritten, heißt es hier. Sie kamen ja scharf aneinander. Und plötzlich hörten sie, aha, Gott kann doch eigentlich tun, was er will. Er macht Dinge, die wir nicht verstehen. Und dann wurden sie plötzlich ganz ruhig. Dann brauchten sie nicht mehr zu streiten, sondern konnten sich demütigen unter die gewaltige Hand ihres Schöpfers. Und sie hörten auf Gottes Wort. Alle wurden still und hörten nur auf Gottes Wort. Nicht mehr auf das, was der eine und was der andere von sich hielt oder meinte, sondern was war das da mit dem Propheten Amos? Alle hörten zu und waren erstaunt darüber. Jakobus, der Bruder des Herrn, er gehörte ja auch zu diesen Kindern von Josef und Maria, die zunächst ja an Jesus gar nicht glaubten. Nicht? Das lesen wir in Johannes 7, Vers 5, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Aber später waren sie dabei. In der Apostelgeschichte 1, 14 steht dann, dass nicht nur Maria dort war, anwesend zu Jerusalem und auf Pfingsten wartete, sondern auch die Kinder, auch die Brüder des Herrn. Und da war Jakobus auch dabei. Und nicht nur, dass er dabei war, er wurde sogar der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und dieser Jakobus, nachdem er lange auch zugehört hat, stand dann auf und wurde durch den Heiligen Geist auf die Schriften der Propheten gelenkt. Und sonderlich auf den Propheten Amos. Es muss ja auch der Heilige Geist wirken können. Man kommt ja nicht selber darauf, sondern er wurde so geführt. Der Geist lehrte ihn, schau mal da hinein, was hat Amos sagen dürfen? Amos 9, Vers 11 bis 12, habt ihr das nicht gelesen? Ich will mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids bauen. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr. Die Hütte Davids war ja zerfallen. Sie war zerfallen, weil das Volk Israel nicht gehorsam war. Der Tempel musste zerstört werden. Die Hütte Davids, die Regierung, war kaputt. Die Juden wurden deportiert. Und sie mussten lange ferne von Jerusalem leben. Aber Gott hat einen Plan, und das sollte hier die Urgemeinde verstehen, dass sich nämlich das erfüllt, was Gott zu Abraham sagte, 1. Mose 12, Vers 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, auch die Moslems. Alle sollen gesegnet werden durch diesen Segen Abrahams, der dann in der Linie bis Jesus Christus ging, in dem die Gnade Gottes für alle Sündenvergebung offenbar geworden ist. Israel ist nur ein Heilshelfer und nicht ein Heilsmaßstab. Das mussten die Judenchristen damals auch lernen. Wir sind gar nicht der Maßstab. Wir sind bloß Helfer, dass jetzt die Heiden auch noch da hineinkommen unter diese Gnade Gottes. Sie sind, Israel, das Volk, eingesetzt worden und gebraucht, damit der Segen Gottes zu allen Menschen gelangt. Aber sie sind nicht der Maßstab. Der Heilshelfer benötigt auch Zurechtweisung. Israel als Heilshelfer musste immer wieder zurechtgewiesen werden, damit sie auch Diener bleiben, um diese Botschaft, die Gott ihnen anvertraut hat, unter die Nationen zu bringen. Die Hütte Davids allerdings ist erstmal zerstört worden, weil der Diener Israel geläutert werden musste, um wieder zurechtzukommen. Sie kamen zunächst 70 Jahre in die babylonische Gefangenschaft, Läuterung des Dieners Gottes. Und sie mussten unter Nebukadnezar zusehen, wie Jerusalem zerstört wurde. Sie mussten die Stadt des großen Königs verlassen. Nach ihrer Rückkehr unter der medopersischen Weltregierung, und da war der König Kores an der Spitze, blieben sie ja dann nur kurze Zeit wieder in Jerusalem, bis eben auf das griechische Weltreich die syrische Macht unter Antiochos Epiphanes verunreinigte erneut Jerusalem. Sie mussten wieder raus. Unter den Makkabäern, das war das herrschende Priestergeschlecht, kehrten sie nach Jerusalem circa 170 vor der Geburt Christi nach Jerusalem zurück. Aber 70 nach Christus wurden sie wieder unter die Nation zerstreut. Sie waren also nicht der Maßstab. Sie sollten Diener sein. Sie sollten Verbreiter der frohen Botschaft sein, dass Gott einen Plan hat für die ganze Welt. Die Hütte Davids ist in diesen Zeiten nicht aufgerichtet worden. Nach der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus, als alle Juden unter den Nationen waren, die Hütte Davids wurde dort nicht erneut gänzlich aufgerichtet. Und ist immer noch nicht gänzlich aufgerichtet. Israel befindet sich in dieser letzten Läuterungsphase vor der gänzlichen Aufrichtung der Hütte Davids. Denn wie heißt es im Prophet Amos, auf den ja Jakobus plötzlich hinweisen durfte, da heißt es in Kapitel 9, Vers 9, siehe, ich will befehlen und das Haus Israel unter allen Heiden schütteln lassen, gleich wie man ein Sieb schüttelt und kein Stein zur Erde fällt. Alle Sünder in meinem Volk sollen durch Schwert sterben, die da sagen, es wird das Unglück nicht so nahe sein, noch uns begegnen. Ja, unter den Nationen sollte der Diener Israel geschüttelt werden und wieder wach werden für das Haus David. Erkennen, dass sie Gott dienen sollen, und zwar nicht nur für sich, sondern auch für die Nationen. Und zu derselben Zeit, heißt es hier in Amos, zu derselben Zeit will ich anfangen, die zerfallene Hütte Davids wieder aufzurichten. Die Risse will ich kitten, was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist. Aber diesmal mit allen Heiden, über die mein Name genannt ist. Das kommt plötzlich da hinzu, in diese Hütte Davids. Das Königreich Christi, wenn es dann aufgerichtet wird, vollendet den Bau der Hütte Davids. Israel als Haupt der Nationen soll dem König aller Könige dienen. Und damit dieses Volk ihm wieder dienen kann, zur Ausbreitung des Segens Gottes unter allen Nationen, muss es zurechtgebracht werden. Und ist durch 2000 Jahre schon geschüttelt und gerüttelt worden und wird heute noch geschüttelt und gerüttelt, weil es immer noch nicht den Stand erreicht hat, den Gott will, dass es diesen Stand erreicht. Es soll ein heiliger Diener sein. Die Rede des Jakobus hier bei dem Konzil macht deutlich, dass es nicht Gottes Wille ist, äußerlich aus Heiden beschnittene Juden zu machen, sondern sie innerlich zu der Einheit durch den einen Heiligen Geist zu führen. Gottes Plan war es nicht, die Heiden einfach den Juden unter dem Gesetz anzupassen. So wie es manchmal unser Denken ist, dass wir andere uns anpassen wollen. Das ist nicht Gottes Plan. Sondern Gottes Plan ist, dass alle durch seinen Geist in ihm eins sind. Nicht, dass sie äußerlich angepasst werden. Ich kleide mich so, dann müssen sich alle auch so kleiden. Ich habe dies und dann müssen andere das auch haben. Ich habe jenes nicht, dann dürfen die anderen das auch nicht haben. Ja, zum Beispiel jemand bekehrt sich und hat zum Beispiel dann keinen Fernseher mehr. Soll es ja geben. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Aber was tun die meisten? Die beäugen die anderen, ob die nicht auch noch einen Fernseher haben. Den müssen sie raustun. Die müssen mir gleich werden. Was ich nicht habe, dürfen die anderen auch nicht haben. Und dann arbeite ich so lange an den anderen, bis sie endlich auch das so machen, wie ich das denke. Das ist nicht Gottes Plan. Und das mussten sie ja lernen, die Christen. Nein, Gott gliedert nicht die Heidenchristen, den Judenchristen äußerlich an, sondern innerlich durch seinen Geist. Jeder hat seinen besonderen Weg durch den Heiligen Geist geführt von Gott bekommen. Wenn Gott ein Volk angenommen hat, so sollte die Versammlung in Jerusalem lernen, dass er selbst die Annahmebedingungen aufstellt. Das ist auch was anderes, nicht? Wenn Gott einen Menschen annimmt, stellt er selber die Bedingungen, wie der Mensch handeln und leben soll. Er stellt es ganz individuell, weil jedes Leben anders ist. Der eine kriegt Vollmacht für das, der andere für jenes. Was der eine tun kann, kann der andere nicht. Das lesen wir auch im Neuen Testament bei den Speisegeboten. Die einen, die können Schweinefleisch essen, die anderen nicht. Die einen essen überhaupt kein Fleisch. Die Wege sind ganz unterschiedlich. Und das soll zugelassen werden. Der eine isst Fleisch, der andere nicht. Der eine trinkt Wein, der andere nicht. Das soll alles zugelassen werden, weil diese Gleichstellung äußerlich gesehen nicht der Plan Gottes ist, sondern die individuelle Führung. Und das sollte gleich hier am Anfang der Urgemeinde gelernt werden. Nicht die äußere Beschneidung galt hier, sondern die Beschneidung des Herzens. Das war etwas Tiefergehendes und anderes, so wie es der Apostel Paulus später auch an die Gemeinde zu Kolossee schrieb. Ich lese da mal in Kolosser 2, die Verse 10 und 11. Schon Vers 9 ist gesagt, in ihm wohnt, das heißt in Christus, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil, in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden. In ihm. Beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen abgelegt habt in der Beschneidung durch Christus. Das ist die Beschneidung. Das ist die Führung in den Herzen aller Gläubigen. Alle, die diese Beschneidung des Herzens empfangen, bedürfen der äußeren Beschneidung nicht. Der Apostel Paulus eckte ja bei vielen sehr stark an, weil er das auch verkündigt hat aus der Gnade. Und dann hat man ihn angegriffen. Du bist gegen das Gesetz, weil du gesagt hast, die Beschneidung ist nicht mehr nötig. Sie ist nicht mehr nötig, sondern die Beschneidung des Herzens. Durch den Heiligen Geist. Das ist das Entscheidende. Und hier findet die wahre Verbindung statt. Denn wir lasen auch schon von der Urgemeinde mitten in der Verfolgung, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Warum? Weil sie nicht mehr von sich und ihren Unterschieden redeten. Sie redeten nicht mehr von dem ihren, sondern von dem, was des Herrn ist. Dadurch waren sie ein Herz und eine Seele. Und das können wir auch lernen. Man versucht ja heutzutage, vielleicht auch schon länger, durch ökumenische Bewegungen Christen zusammenzuführen. Zu einem Organismus, zu einer Organisation. Aber das klappt nicht. Äußerlich kann man Christen nicht zusammenführen. Sie müssen innerlich zusammengeführt werden. Zu dem geistlichen Organismus in Christus. Das andere ist alles zum Scheitern verurteilt. Und so sagt Jakobus, mit diesem Wort stimmt das Wort der Propheten überein. Das hat Gott bereits gesagt. Unser Christsein darf also nicht nur subjektiv gesehen werden. Der gesamte Heilsplan Gottes soll und wird sich erfüllen, wie durch das prophetische Wort gesagt ist, das uns ja den göttlichen Plan durch die Zeiten schrittweise erhält. Und ich möchte hier auch betonen, das Wort schrittweise. Ich weiß, dass wir Brüder und viele andere immer bemüht sind, alles zu wissen. Tja, man legt ganz genau fest, wie alles zu verstehen ist. Ja, das ist unser Herzenswunsch, aber es stimmt nicht. Es ist alles Stückwerk. Es gibt nicht ein einziges Buch, wo drin alles drinsteht, wie es wirklich wird. Das sind alles vielleicht nur Mutmaßungen. So verstehe ich das. So könnte es sein. Aber keiner weiß wirklich das Letzte. Es geht schrittweise vorwärts in der Offenbarung. Das hat bereits hier, das haben die Judenchristen auch gemerkt. Ach, wir dachten ja, wir wüssten schon alles. Wir haben ja die Propheten gelesen und gehört. Wir kennen das. Aber da hat sich doch manches noch gar nicht erfüllt. Haben wir gar nicht gewusst. Schrittweise. Und darum sagt der Apostel Petrus auch in 2. Petrus 1, Vers 19, wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet. Achtet, denn es geht schrittweise weiter. Als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Also, hier wird eine Wegstrecke beschrieben, wie auch im Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und mit jedem Schritt leuchtet es weiter. Das heißt, da wird immer wieder Neues offenbar. Und das sollen wir jetzt schon im Glauben zulassen. Gott, du hast einen viel größeren Plan, als wir es denken. Du handelst mit jedem anders, als wir es verstehen. Darum wollen wir die Einheit durch deinen Geist in Christus miteinander suchen. Denn das ist die tragende Kraft deiner Gemeinde. Wenn der Herr also in Lukas 15 zum Beispiel sagte, Vers 10, dass es Freude geben wird über einen Sünder, der Buße tut, Freude im Himmel, Freude bei den Engeln, und somit der Einzelne dadurch als sehr wichtig für Gott angesehen wird, bleibt doch die Erfüllung des Gesamtplanes Gottes für alle Menschen wichtig und steht darüber. Der Einzelne ist wohl wichtig, aber noch wichtiger ist Gottes Plan für alle. Hier verstehen wir und erkennen nicht nur in unseren Gebeten für das persönliche Wohlbefinden und das Recht voranzugehen oder es zu nennen und schauen zu wollen, sondern Gottes Anliegen für alle Menschen zu suchen. Verkündigt das Evangelium, sagte der Herr zu den Jüngern, aller Kreatur. Also bleibt nicht bei euch stehen. Aller Kreatur, unterschiedlich ethnische Gruppen sind dabei, die leben auch äußerlich gesehen anders. Afrikaner müssen nicht Deutsche werden. Und Deutsche müssen auch nicht Afrikaner werden oder Amerikaner werden. Das muss alles ausgehalten werden. Deutsche dürfen dann auch Deutsche sein. Amerikaner, Amerikaner und Afrikaner, Afrikaner. Sie sind anders aufgewachsen, aber wir haben oft Schwierigkeiten damit, nicht? Die Afrikaner sollen Deutsche werden. Und von denen aus gesehen sollen wir Afrikaner werden. Wir sollen so tanzen wie sie. Nein, das ist nicht der Weg. Verkündigt zwar das Evangelium aller Kreatur, aber individuell soll jeder durch den Heiligen Geist geführt werden zu der großen Gemeinde. Paulus hat nicht umsonst an Timotheus diese Wegweisung ausgesprochen. In 1. Timotheus 2 sagt er, ich ermahne euch nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Für alle. Egal, wo sie Christen sind oder ob sie schon Christen sind, für alle. Denn der Plan Gottes ist für alle Menschen. Auch für die Könige und für alle Obrigkeit. Hier steht nicht nur für die, die euch passt, sondern für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit Und dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mit anderen Worten, hier jetzt in der Apostelgeschichte, ihr Judenchristen, schließt die Heidenchristen nicht aus. Alle sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Schließt niemand aus, sondern betet für alle. Sie sind alle im Heilsplan Gottes mit eingebettet und sollen alle zur Erkenntnis dieser Wahrheit werden, dass in Christus alle Sünde getilgt ist, der Tod überwunden ist und das ewige Leben geschenkt wird. Jakobus zeigte also das Ziel Gottes auf, indem er den Propheten Amos zitieren durfte, nämlich und sagte, was übrig ist von den Menschen, soll nach dem Herrn fragen. Wir sind eine kleine Gruppe und die übrigen ist die große Gruppe. Die soll nach dem Herrn fragen. Israel, das kleine Volk, die Judenchristen, kleines Volk. Und dann steht hier, aber die übrigen alle, die sollen auch nach dem Herrn fragen. Vergesst diese nicht. Betet für sie. Und legt ihnen nicht sonderliche Lasten auf. Es wird hier einmal deutlich, und das in Bezug auch auf besondere Berufung, sei es des Volkes Israel oder einzelner Menschen, dass es hier nicht um einen Menschen oder ein Volk geht, sondern es geht um Gott und sein Werk. Es geht um seine ganze Schöpfung. Es geht um seine Händewerk. Er kümmert sich um das, was er geschaffen hat. Es geht um alle. Aber unsere persönliche Berufung ist auch da, nur sie soll nicht zum Maßstab werden. Meine Frau und ich darf das mal so sagen, also ich habe das auch Brüdern mal gegenüber geäußert, ich kann mir manches, ich will es nicht im Detail nennen, leisten, also nicht materiell, sondern zu tun, was andere sich leisten können. Ich darf manches nicht tun. Das heißt aber nicht, dass andere das nicht auch so handhaben müssen. Aber aufgrund der persönlichen Berufung und des Amtes darf ich manches nicht tun. Muss ich mich beschneiden lassen in bestimmten Dingen. Muss haushalten mit anderen Dingen, wo andere frei leben können. Aber es darf nicht ein Maßstab werden für andere, sondern es ist die persönliche Berufung. Der Maßstab liegt bei Gott. Alle sind gleich geliebt. Es wurde zum Beispiel, das kann ich ja auch mal hier anführen, es wurden Nasiräer berufen, Gottgeweihte. Da war zum Beispiel der Simson. Er hatte eine persönliche Berufung. Und worin lag die auch noch? Er sollte niemals zum Friseur gehen. Ja, aber es ist ein gesegneter Mann. Jetzt gehen wir alle nicht mehr zum Friseur, weil das ein Maßstab ist. Der war so bevollmächtigt, weil er nie mehr zum Friseur ging. Das ist nicht unsere Berufung. Er hatte langes Haar. Aber wiederum steht ja auch geschrieben im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Paulus sagt, lehrt euch nicht die Natur, dass es einem Mann eine Unehre ist, ein langes Haar zu haben. Ja, der hatte aber langes Haar. Ja, das war seine Berufung, aber das galt nicht für alle. Oder denken wir an Johannes den Täufer. Von dem heißt es, dass er kein starkes Getränk getrunken hat, dass er Heuschrecken gegessen hat. Und er war der größte Prophet, der von Menschen geboren ist. Also müssen wir alle jetzt Heuschrecken essen. Ja, und abstinent leben und jetzt ein Kamelkleid anziehen oder so. Verstehen wir, das ist nicht damit gemeint. Das war seine Berufung. Und so sollen auch Christen miteinander umgehen. Ja, der eine hat eben dieses Kamel, der isst eben nur Heuschrecken, weil es seine Berufung ist. Ich darf aber auch eine Currywurst essen. Ja, um das mal so plastisch zu machen. Ich denke, hier ist auch manchmal ein Umdenken nötig unter den Christen heute. Es war damals nötig und es ist auch heute nötig. Was dem Einzelnen gegeben ist und auferlegt ist zur Bewahrung seiner Berufung, darf also nicht verallgemeinert werden. Der eine sollte beschnitten werden, aber die anderen brauchen das nicht. Das sollen wir daraus lernen. Was Israel bewahrend auferlegt wurde, bevor die Gnade in Christus sichtbar werden konnte, muss nicht zum Maßstab für die Heiden gemacht werden. Denn die Juden hatten ja auch ein Speisegebot, was sie unbedingt einhalten sollten. Sie hatten auch ein Opfergebot, was sie essen durften, weil Blut durften sie nicht essen. Wir sollen das auch nicht, das kommt noch dran. Und sie durften also auch kein Schweinefleisch essen. Und wer das getan hat, der wurde nicht in Israel mehr geduldet. Aber die Heiden aßen es. Und trotzdem werden alle unter dem Segen der wieder, jetzt kommen wir wieder zu dem Wort, der aufgerichteten Hütte Davids kommen. Das ist die aufgerichtete Hütte Davids, die zunehmend gebaut wird bis zur Wiederkunft des Herrn. Amos 9, nochmal Vers 13 bis 15, zeigt diesen Segen Gottes auf im Königreich Christi. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird, und die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein, denn ich will die Gefangenschaft meines Volks Israels wenden, dass sie die Wüstenstädte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass die Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Denn ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Lande ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, der lebendige Gott. Die Hütte Davids wird dann komplett aufgerichtet sein. Juden und Heiden. Ausgehend von dem Land Israel, von der Stadt Jerusalem, friedensreich über die ganze Erde. Jesus Christus hat nämlich für alle ein bleibendes Ziel, nämlich das ewige Leben im himmlischen Reich erworben. Jakobus zeigte auf, dass Gott der Herr alle Dinge im Zusammenhang sieht. Im Zusammenhang, und wir deshalb nicht am persönlichen Detail hängen bleiben müssen und das auch nicht als Maßstab für den Nächsten aufrichten dürfen. In Vers 18 hatten wir das gelesen. Ich lese das nochmal, wo Jakobus dann darauf hinweist, auf diese Amos-Stelle: Gott, der Herr, der tut, was von alters her bekannt ist. Ihm ist alles bekannt von Anfang an. Und das tut er durch die Zeiten hindurch. Jesus hat also für alle dieses bleibende Ziel, das sie zum ewigen Leben durchdringen, erworben. So können wir auch lesen, zum Beispiel in Römer 13, Vers 8 bis 10, wie diese Freiheiten zu sehen sind. Das will ich jetzt nicht nochmal lesen, das könnt ihr nachlesen. Die abschließende Aussage über diese Erkenntnis ist auch für uns wichtig, wenn sich Menschen in unserer Umgebung bekehren. Dass man denen, so heißt es in Vers 19, denen, die sich aus den Heiden zu Gott bekehren, keine Unruhe macht. Ich erinnere mich immer wieder an diese Worte, die auch Wim Malgo mal im Rahmen einer Zeltevangelisation sagte, als sich ein Mann bekehrte, der Raucher war. Dann sagten die Brüder so: Jetzt musst du ihm sagen, er darf nicht mehr rauchen, weil er jetzt sich bekehrt hat. Und er hat gesagt: Wehe euch, wenn ihr da einen Ton verliert. Gott wird ihn führen. Wenn er Jesus folgt, dann wird er das lassen, was er lassen soll, und das tun, was er tun soll. Das ist nicht eure Aufgabe, auf den Raucher nun zu blicken. Na, raucht er immer noch, raucht er nicht? Das ist nicht eure Aufgabe. Wenn er Jesus folgt, wird er schon in die richtige Form kommen. Das sehen wir, das sind so kleine Beispiele, nicht? Und er hat, Wim Malgo die Brüder zurückgehalten, dass sie ja nicht ihm jetzt ein Rezept vorlegen, was er alles zu tun und zu lassen hat, nachdem er sich bekehrt hat, ja. Dass ihr denen, die sich bekehrt haben, keine Unruhe macht, sondern sie vielmehr der Liebe Gottes zu ihnen versichert, dass ihr sagt, Gott hat euch lieb, bleibt an der Hand Jesu. Und das soll geschehen bis zur ganzen Erfüllung des Wortes, dass die Hütte Davids aufgerichtet ist, das Reich Gottes sichtbar wird auf Erden. Dein Wille geschehe, beten wir immer wie im Himmel, so auf Erden. Denn Gott hat auch mit jedem Einzelnen einen Plan zu dieser Hütte Davids hin. Paulus hat geschrieben, und das sage ich zum Schluss, in 1. Korinther 13, Vers 13, was bleibt? Es bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte. Und das ist die Herzensbeschneidung. Die Liebe ist die größte. Das andere ist nebenbei. Der eine beschnitten, der andere nicht beschnitten. Der eine isst Fleisch, der andere kein Fleisch. Die Liebe ist das Größte. Jeder soll dem anderen in dieser Liebe dienen. Und dann kommt es zu der wunderbaren Einheit. Das haben die Leute hier, die Gläubigen in Jerusalem, ganz neu verstanden und Gott die Ehre gegeben. Soweit zu diesem kurzen Abschnitt aus der Apostelgeschichte 15.